А кто вы по профессии? Und was sind Sie von Beruf? Угадайте-ка. Raten Sie mal. Трудно сказать. Schwer zu sagen. Может, вы детектив? Sind Sie vielleicht Detektiv? По-моему, он писатель. Ich glaube, er ist Schriftsteller. Уверен, что он драматург. Ich bin sicher, er ist Dramatiker.